hieltet liebend mich umfangen, doch so lange, lange Jahr. Wohin eilende Marungen, Vogelsang und Silberquell, ist auch manches Lied entsprungen, meinem Busen frisch und hell. Euer Wogen, euer Hallen, eurer Säusen immer mit, eure Melodien alle weckten in der Brust das Lied. Ihr in diesen weiten Driften ist mir alles wild und stumm, und ich schau in blauen Lüften mich nach Wolken. Thank you.